Dann begrüße ich euch ganz herzlich hier im virtuellen Raum der ACC-Galerie Weimar und freue mich, dass auch am Feiertag einige Leute hier zusammengekommen sind, um dem Vortrag von Irene Lehmann über den italienischen Komponisten Luigi Nono zu folgen. Mein Name ist Lukas Hohlfeld, ich bin Mitglied des Bildungskollektivs und moderiere die heutige Veranstaltung. Wie immer würde ich ganz am Anfang zunächst erstmal was zum technischen Ablauf sagen. Alle Leute, die hier in dieser Konferenz beigetreten sind, sind in der Regel erstmal stumm geschaltet und die Kameras sind deaktiviert. Wir würden euch bitten, das während des Vortragsparts auch so beizubehalten, einfach, dass es möglichst wenig Störgeräusche gibt und die Bandbreite für alle Beteiligten so gut wie möglich ist und genau sozusagen die Verbindung hier flüssig läuft. Ihr könnt dann nach dem Vortrag gerne mit in die Diskussion treten und dafür wird es zwei Möglichkeiten geben. Ihr könnt entweder den Chat nutzen für die Diskussion und dort eure Fragen formulieren. In dem Fall würde dann ich die Frage nochmal vorlesen, so dass Irene die Frage dann beantworten kann. Oder ihr meldet euch dann im Chat und dann könnt ihr auch die Kamera anstellen und könnt eure Frage selber formulieren, wenn ihr das möchtet. Während des Vortrags wird es auch mehrere Tonbeispiele geben. Da vielleicht auch nur der Hinweis, dafür ist es ganz gut, vielleicht Kopfhörer zu benutzen, um dem Vortrag zuzuhören, weil bei Luigi Nono es tatsächlich auch sehr leise Klänge mitunter gibt. Wenn die Tonbeispiele kommen, dann erscheint da, wo jetzt die Präsentation zu sehen ist, ein Video, wo ihr auch individuell die Lautstärke regeln könnt für euch, falls es zum Beispiel zu laut ist oder ihr ja genau das ein bisschen lauter haben wollt. Das ist dann individuell einstellbar. Irene und ich werden uns so ein bisschen reinteilen, was die Bedienung der Präsentation betrifft. Also Irene macht die Bilderpräsentation und ich werde die Videos hier einbinden, wenn es da zu einer dramaturgischen Pause kommt oder Irene und ich sich vielleicht irgendwie dann nochmal verständigen müssen, dann seht es uns nach und dann ist es vielleicht auch eine produktive Pause zum Nachdenken über das eben Gehörte. Zur Veranstaltung. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Diese Veranstaltungsreihe gibt es seit 2009 und sie ist eine Kooperation der ACC-Galerie Weimar mit dem Bildungskollektiv und wird gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die sich jedes Jahr mit einem neuen Themenschwerpunkt, mit dem Verhältnis von Ästhetik und Politik auseinandersetzt, mit den verschiedenen revolutionären künstlerischen Strömungen oder auch wo ja revolutionäre Bewegungen und radikale künstlerische Versuche in einen Austausch traten oder auch in ein Spannungsverhältnis. So schraubt sich diese Veranstaltungsreihe jetzt schon über 10 Jahre jedes Jahr neu fort und ja, es gibt Diskussionen, wo es zum Teil immer wieder neue Aspekte zu diskutieren gibt, wo zum anderen aber auch vielleicht eine Kontinuität deutlich wird. Dieses Jahr beschäftigt sich die Veranstaltungsreihe mit einer kritischen Theorie der Musik, wobei wir heute eigentlich in den zweiten Teil der Veranstaltungsreihe eintreten. Im ersten Teil, in den bisherigen drei Veranstaltungen, haben wir uns vor allen Dingen eben mit einer kritischen Theorie des Hörens auseinandergesetzt, haben uns gefragt, ja, was es mit dem Sinn überhaupt auf sich hat, welchen Platz er in der Ästhetik hat, auch wie sozusagen historisch zum Beispiel der Taktrhythmus entsteht. Damit haben wir uns ganz am Anfang beschäftigt. Und jetzt im zweiten Teil schauen wir uns verschiedene Protagonisten und Protagonistinnen der experimentellen und avantgardistischen Musik an, beziehungsweise ist es vielleicht auch ein Blick auf das, was man den Zusammenhang der neuen Musik nennt. Jetzt kann man sich vielleicht die Frage stellen, warum beginnt dieser Part mit Luigi Nono? Genauso gut hätte man sich ja auch mit der ersten Generation der neuen Musik auseinandersetzen können, mit Schönberg, Anton Webern, oder man hätte schauen können auf John Cage oder Stockhausen. Man hätte sich mit Dieter Schnebel oder mit Pierre Boulez auseinandersetzen können. Es ist natürlich klar, dass in so einer Veranstaltungsreihe eine Auswahl erfolgen muss und dass man, auch wenn es um die neue Musik geht, nicht die ganze Bandbreite abbilden kann. Und so macht man sich vielleicht auch Gedanken, was könnte dann an dieser Stelle stehen. Und dafür gibt es vielleicht subjektive und objektive Gründe. Zu den subjektiven Gründen gehört für mich, dass ich 2012 in Weimar mein Luigi Nono-Erlebnis hatte. Dort gab es damals im E-Werk eine, wie ich finde, sehr gelungene Inszenierung der Oper von Luigi Nono, Die erleuchtete Fabrik. Und habe dann danach erfahren, dass Irene Lehmann sich auch mit Luigi Nono beschäftigt, zu ihm forscht und ja, zu ihm auch ihre Dissertation schreibt. Und so konnten wir uns über Luigi Nono austauschen. Und als dann klar wurde, Musik soll das Thema der diesjährigen Reihe sein, lag es für mich sehr nahe, dann auch Irene zu fragen, ob sie Teil davon sein möchte. Zu den objektiven Gründen gehört vielleicht auch, dass Irene Lehmann in ihrem Buch Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater, ich halte es auch mal kurz in die Kamera, dass sie darin Luigi Nono als ein Vertreter der Avantgarde behandelt. Und tatsächlich stand ganz am Anfang der Reihe Kunstspektakel und Revolution 2009 eben eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Strömungen der Kunstavantgarde, weil gerade bei der Avantgarde eben das Spannungsverhältnis von Politik und Ästhetik ja einen besonderen Fokus, eine besondere Auseinandersetzung fand. Und genau in diesem dieses Spannungsfeld behandelt eigentlich auch Irene Lehmann in ihrem Buch. Peter Bürger hat ja ein maßgebliches Buch über die Avantgarde geschrieben, Theorie der Avantgarde. Und er sagt in diesem Buch, dass die Nachkriegsavantgarde oder Postavantgarde, wie er es nennt, eigentlich nur die Gesten der Avantgarde der Zwischenkriegszeit wiederholen konnte. Ich finde, dass Luigi Nono ein Beispiel dafür ist, dass es in der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er, 70er Jahren, doch auch nochmal sehr originelle Beiträge gibt und ja, vielleicht auf einem anderen Boden und einem anderen Verhältnis zu den Institutionen der Kunst, doch nochmal Substanzielles innerhalb der Avantgarde geleistet worden ist. Und deswegen freue ich mich, dass Irene die Einladung angenommen hat und wir uns heute Abend eben mit Luigi Nono beschäftigen. Irene Lehmann lebt in Hamburg und Berlin. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin, Journalistin und Dramaturgin im Feld von experimentellem Musiktheater und Performance. Und in diesem Feld beschäftigt sie sich auch immer wieder mit der Geschichte der Geschlechterverhältnisse. So viel vielleicht erstmal zur Vorrede. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag, Irene, und werde mich dann selber erst bei der Diskussion dann moderierend wieder zurückmelden. Ja, Lukas, vielen Dank. Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ich hier in dieser schönen Reihe auch etwas präsentieren kann. Und ja, wie Lukas sagte, geht es um Politik und Ästhetik auch in meinem Vortrag heute. Und ich denke, ja, das gehört wahrscheinlich zu den Verhältnissen, die doch aus einer linken Perspektive sehr umstritten sind und immer wieder der Diskussion bedürfen. Und deshalb finde ich das auch total passend, dass sich Kunstspektakelrevolution damit schon seit 10 Jahren beschäftigt. Nicht ganz so lange habe ich in die Forschung zu Nono gesteckt, aber so ungefähr vielleicht schon. Ja, und was für ihn an ihm besonders spannend ist, ist irgendwie dieser Zeitraum zwischen 1960 und 1975, wo er sich ganz intensiv dem Musiktheater widmet. Und gerade in dieser Zeit finden ja verschiedene historische Verschiebungen auch im Bereich der Politik statt. Und darauf werde ich ein bisschen eingehen, wie das auch sein Musiktheater beeinflusst. Und man könnte sagen, dass das Musiktheater von Nono auch immer wieder zu einem Kristallisationspunkt von so politischen Konflikten wird in dieser Zeit, also die sowohl kulturpolitisch als auch politischer Natur sind und die sich dann an den großen Aufführungen von seinen Stücken immer wieder in Skandalen äußern und man somit auch das wirklich viel Material auch produziert an, wo man sehen kann, wo liegen eigentlich Streitpunkte in dieser Zeit. Genau, und ach ja, Lukas, könntest du mich noch zur Präsentatorin wieder machen? Genau. Also Skandale gehören eigentlich auch zur Geschichte des Theaters. Sie können Zeichen ästhetischer Neuerung sein. Und genau deshalb, ich denke, das ist im Fall von Nono auch der Fall oder auch viele Skandale, die sich an der neuen Musik auch so kristallisiert haben. Das bestätigt eigentlich diese These. Vielleicht hat Nono selbst das auch ein bisschen angezogen. Also er war schon auch so eine Figur des politischen Künstlers im 20. Jahrhundert. Das passt schon auch zu ihm sehr gut. Und er setzt sich da ganz auf ganz spannende Weise eigentlich auch zwischen zwei Positionen, zwei Bereiche, die sich wechselseitig ausschließen. Und ich denke, da, deshalb führt das auch dazu, dass es so explosiv zum Teil geworden ist. Und zwar sind das die beiden Bereiche, einerseits so eine parteikonforme sozialistische Kunstauffassung, also vor allem realsozialistisch, wo er nicht dazugehören wollte, aber er war die meiste Zeit in seinem Leben Mitglied bei der Kommunistischen Partei Italiens. Und auf der anderen Seite war er aber ein sehr wegweisender und anerkannter Komponist der europäischen Avantgarde, die sich ja unter anderem bei den Darmstädter Ferienkursen getroffen hat. Und dort gab es aber eher so eine Skepsis gegenüber der Politik bis hin auch zu einer politikablehnenden Haltung, wo man doch eher einer sehr abstrakten Kunstauffassung zum Teil anhing, sich davon eigentlich mehr so eine Idee von Freiheit versprach. Und da ist Nono schon auch immer wieder in Kritik getreten und hat sich da mit anderen Komponisten wie Stockhausen oder Boulez auch gestritten. Ja, genau. In diesem Vortrag möchte ich einerseits eben über die kulturellen und politischen Hintergründe sprechen, die für ihn und seine Auffassung, wie könnten Politik und Ästhetik zusammengehen, kennzeichnend sind. Und dann möchte ich euch zwei seiner großen musiktheatralen Stücke ein bisschen genauer vorstellen. Das ist die Intoleranza 1960 und Alganzole Carico d'Amore von 1975. Dazu wird es auch Musikbeispiele geben, wie Lukas schon gesagt hat, und außerdem auch eine ganze Reihe von Bildern von diesen historischen Aufführungen. Ja, für Nono, wie gesagt, ist dieser italienische Hintergrund spezifisch, und man muss ihn sich auch kurz anschauen, weil er einfach auch sozusagen anders funktioniert als das, was wir aus der linken Tradition, aus diesen Diskussionen über Politik und Ästhetik aus Deutschland kennen. Da ist ganz wichtig für die Kommunistische Partei, die PCI, war Kulturpolitik immer Teil ihres Wirkens, also wo sie sich eingesetzt haben, wo sie einen Teil ihrer, ja auch ihres Handlungswünsche hingelenkt haben. Das liegt unter anderem an einem der Gründer, Antonio Gramsci, der ebenfalls Kultur ins Zentrum gerückt hatte, seiner Überlegungen, und der vielen vielleicht durch die Hegemonie-Theorie bekannt ist. Und da war immer auch die Idee, man kann auf der Ebene der Kulturpolitik oder der Kultur Sachen verändern, die dann auch, und da die Kultur aufgefasst wird, jetzt nicht nur in einem engeren Sinne von Kunst, sondern auch als eine Kultur, die das ganze Leben umfasst, dass man dadurch auch alle Leute auf eine Art schon erreichen könnte. Und vor diesem Hintergrund auch gibt es das Konzept, wie die Intellektuellen und Künstlerinnen sich auch in solchen politischen Kämpfen, also ihren ganz festen Ort haben. Und historisch war das in Italien auch der Fall, dass ganz viele gehörten der Kommunistischen Partei an, zumindest in den 50er Jahren, in den 60er Jahren auch noch, und dann war das vor allem auch in Kritik an der Sowjetunion, dass viele das auch wieder verlassen haben. Aber sie haben eine wichtige Rolle gespielt und waren eine wichtige Stimme. Unter anderem waren sie auch, waren Intellektuelle und Künstlerinnen auch Teil der Resistenza-Bewegung. Die italienische Resistenza aus den 40er Jahren hatte sich in Turin, hatte so einen Hotspot gehabt, und da waren sowohl die Arbeiterinnen in der Fabrik als auch eben Intellektuelle, die diese Bewegung ganz stark getragen haben. Und insofern ist das war Nuno ein bisschen zu jung für, um da noch direkt dran hätte teilhaben können, aber es war für ihn ein ganz wichtiger Bezugspunkt auch. Ja, die PCI selber war auch eigentlich kritisch gegenüber dieser Stanow-Doktrin vom realistischen Sozialismus eingestellt, aber da Nuno viel mit Künstlern aus dem ehemaligen Ostblock zusammengearbeitet hat, hatte er da auch immer wieder mit zu tun. Gut. Ja, was machte das Italien der 1960er Jahre aus? Es ist, die 60er Jahre sind da auch ein bisschen als das rote Jahrzehnt bekannt, also anders als wir das aus Deutschland oder Frankreich kennen, wo die sich das Ganze, die ganzen Aufstände eigentlich um 68, 69 konzentrieren, war das in Italien eben schon zu Beginn der 60er und beginnt eigentlich Ende der 50er, dass es große Arbeiterinnenproteste und Streiks gibt, die auch auf den Straßen zu sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei führten. Und Hintergrund ist einen starken Industrialisierungs- und Modernisierungsschub, der ja das Leben der Arbeiterinnen veränderte, der unter anderem auch zu Umwelt- und Industriekatastrophen führte, die wiederum zu Arbeitsmigration. Und letztlich gab es dann um 1960 auch wieder neofaschistische Parteien und Gruppen, die auf das politische Leben eingewirkt haben, und unter anderem eine Partei, die dann auch, wo die Christdemokraten sich quasi eine Art Minderheitenregierung von dieser faschistischen Partei haben tolerieren lassen, und dagegen richteten sich dann wieder ganz viele linke Proteste. Nicht zu vergessen, vielleicht auch der größere Rahmen, dass Spanien und Griechenland in den 60er Jahren auch noch faschistisch regiert waren. Auch da setzten sich die Intellektuellen, setzte sich Nuno auch für Veränderungen ein. Und schließlich auch antikoloniale Kämpfe, postkoloniale Kämpfe, die da begonnen und die ja auch eher sozusagen nochmal in diesem Bogen von der Internationalen dann auch ihn weiter beschäftigt hatten. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen klein. Ich hoffe, ihr könnt das euch so einstellen, dass ihr das gut lesen könnt. Hier nochmal ein Zitat. Das untere möchte ich vielleicht hier nochmal vorlesen, was sich bezog auf, was verändert sich eigentlich durch diese ganze Situation. Und zwar schreibt der Historiker Danilo Breschi: Aus so schnellen Veränderungen können nur Spannungen entspringen und soziale Konflikte innerhalb und außerhalb der Familie entstehen, also in der Schule und der Universität, den symbolischen Orten der Bildung, und in der Fabrik, dem symbolischen Ort der Arbeit. Aber es gibt noch einen anderen Ort, der keine Institution ist und dennoch ein Symbol von besonderer Kraft: der Platz. Also das, worauf ich hier hinaus will, ist, und in die Richtung geht auch das Zitat von Antonio Negri, das oben zitiert ist, es gibt diese neuen Orte und diese symbolischen Orte wie die Schule, die Universität, die Fabrik und der Platz. Der Platz wäre in Deutschland eher die Straße. Also sozusagen so symbolisch aufgeladene Orte, wo dann auch tatsächlich diese Demonstrationen stattfinden und die zum Ort der politischen Auseinandersetzung werden. Vielleicht sogar in den 60er Jahren auch mehr als das Parlament, oder auf jeden Fall sind das so die beiden Orte. Und genau diese Verschiebungen sieht man dann schließlich auch in Nonos Musiktheater. Da kommen wir vor allem in Al Gran Sole nochmal drauf zurück. Und das möchte ich euch dann zeigen. Ja, aber jetzt erstmal zur Intoleranza, der ersten großen Oper. Die heißt Intoleranza 1960, wurde 1961 uraufgeführt. Und Intoleranz auf Italienisch heißt auch Unerträglichkeit, also hat diese doppelte Bedeutung. So ähnlich wie ich euch das gerade schon aufgezählt hat, beschreibt das auch Nuno dann als: Was sind eigentlich die Themen in dieser Oper? Und da nennt er Minendesaster, Demonstrationen, der algerische Kampf um Freiheit, französische Neonazi-Foltermethoden und verschiedene Manifestations of Racial Intolerance und neonazistische Aufstände. Ganz am Ende stehen die Überschwemmungen des Flusses Po, der ein großer Fluss ist, der von Turin ins Meer fließt und der eben stark reguliert wurde und insofern immer wieder für Überschwemmungen sorgte. Und das ist genau diese Verbindung von Industrie und Naturkatastrophen, die, ja, mit denen wir heute auch immer zu tun haben. Man sieht hier also eine ganze Menge von unterschiedlichen so Eindrücken, könnte man sagen, aus dem alltäglichen Leben, verbunden auch mit noch einer Geschichte, die nachwirkt aus dem NS. Und das ist eigentlich vielleicht so eine ganz frühe Reflexion von, was bedeutet das eigentlich mit dem Postfaschismus, ohne dass Nono das jetzt schon so auf den Begriff bringen würde. Und man sieht eher auch dann ein Auseinanderfallen oder eine Schichtung von diesen ganzen unterschiedlichen Einflüssen oder Situationen auch. Hier unten sagt dann auch Emilio Vedova, der war als Maler an der Gestaltung der Bühne von Intoleranza beteiligt. Intoleranza ist eine Geschichte unserer Zeit. In einer so desintegrierten Situation wie der unseren ist es wirklich schwierig, zu einer Erzählung zu gelangen. Zerfallen sind die alten Parameter der Erkenntnis. Und hier sieht man schon, wie eigentlich sozusagen die Veränderungen in der historischen Zeit, in der politischen Situation dazu führen, dass man eine neue, also sozusagen neue Erzählformen finden muss. Und rund um diese, man kann sich ja fragen, diese ganzen unterschiedlichen Situationen, die dann auch noch über unterschiedliche Länder und so weiter verteilt sind, wie hält man das dann eigentlich so zusammen? Und da steht im Zentrum jetzt der Emigrant, also eine Figur des Emigranten, der für Nono aber auch so eine Art von, das ist das menschliche Bewusstsein, der durch alle möglichen Situationen durch sich durchbewegt. Und genau, wir sehen hier links unten einen männlichen Schauspieler, der eben diesen Emigranten oder Sängerschauspieler, der den darstellt. Ja, Nono blieb eben nicht nur auf der Ebene des nur des Erzählenden, also dieser Frage, wie könnte die Erzählung sich verändern, sondern es geht ihm um eine gesamte Neupositionierung des also das der Oper, das er dann auch eher Musiktheater nennt, und er wählt sich dann als Gattungsbeschreibung Azione Scenica, also szenische Aktion. Und hat da ganz viele unterschiedliche Punkte. Ich will jetzt nur mal betonen, dass er das eben, was im Zentrum steht, ist eigentlich, dass er diese Relation von Sehen und Hören neu bestimmen möchte. Und deshalb auch so hervorhebt, dass das hier unter C, das szenisch-visuelle Element Form, Licht und Farbe, soll eben nicht mehr nur statisch sein und den Gesang illustrieren, wie wir das vielleicht aus der traditionellen Oper kennen, sondern wirklich ein Eigenleben entwickeln und eine eigene visuelle Geschichte, könnte man sagen. Und so versucht er das zu verwirklichen. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Für ihn ist ganz wichtig, dass er sieht, dass dieses traditionelle Gefüge der Oper, wo ja auch eine ganz klare Hierarchisierung von Musik und Theatergeschehen, also Bühnengeschehen stattfindet, dass das auch die Er nennt das die Blockierung der Verwendungsmöglichkeiten, des Verhältnisses zwischen Raum und Zeit. Mit Zeit sind wir unter anderem auf dieser Erzählebene. Mit Räumlichkeit ist auf jeden Fall, ja, können wir an den Bühnenraum denken und wie der genutzt werden kann. Also eigentlich der ganze Theaterraum, nicht nur eben die Bühne, sondern auch der Zuschauerraum. Und damit tritt dann auch das Verhältnis zum Publikum in den Fokus der Aufmerksamkeit. Ja, hier nochmal, er bringt es auf diese beiden Punkte, so zerbricht das Schema, ich sehe das, was ich höre und ich höre das, was ich sehe, zum Zweck einer erweiterten Verwendung der visuell-klanglichen Dimension. Und das Publikum befindet sich zwischen den beiden Feuern der Revolte, visuell und akustisch. Also hier schwebt ihm quasi schon so eine Art immersives Theatergeschehen auch vor, wo das Publikum so ganz da innen drin ist. Und tatsächlich, wenn man in eine Aufführung geht, die also auch von den konzertanten Stücken von ihm, die arbeiten sehr mit diesem Raumklang, und das ist etwas, was man irgendwie so über die CD-Aufnahme oder so überhaupt nicht realisieren kann. Also das ist eine deutlich, deshalb die Empfehlung an alle, wenn es die Gelegenheit irgendwann mal wieder geben sollte, sich auf jeden Fall ein Konzert anzuschauen, um sich wirklich einen Eindruck von dieser akustischen Imagination Die Opern sind ja noch seltener zu sehen, aber bei den Konzertantenstücken hat man manchmal Glück. Gut. Das mit der Folie 9. Ja, jetzt ist sie da. Genau. Inspiration hat sich Nono vor allem aus der russischen und deutschen Avantgarde der 20er Jahre geholt. Zum Teil mit Erwin Piscator hat er auch noch zusammengearbeitet. Hier links sehen wir das, einen Teil des Entwurfs, den Walter Gropius, der zum Bauhaus gehörte, für Erwin Piscator einmal entworfen hat, für ein neues Bühnengeschehen. Das ist leider nie gebaut worden. Und rechts sehen wir das Bühnenbild, das Ljubow Popowa für Meyerhold gemacht hat, also wo man auch sehen kann, diese dreidimensionale Verwendung des Raums, die wird uns dann auch bei Alganzole wieder begegnen. Jetzt aber erstmal zu Intoleranza. Ich sehe gerade, dass leider hier in dieser ganzen Transformation von Dokumenten ein bisschen die Ränder abgeschnitten worden sind. Ich hoffe, das erschließt sich trotzdem so halbwegs. Ja, an Intoleranza sind vor allem zwei, möchte ich auf zwei Inszenierungen eingehen. Einmal die von Venedig 1961, wo wir jetzt schon ein Bild gesehen haben, und von Boston 1965. Dort wurde noch einmal stärker die visuelle und räumliche Gestaltung, für die dann ganz stark der tschechische Bühnenbildner Josef Svoboda zuständig war. Also das wurde dann nochmal in einem größeren Maße realisiert. Das hängt ja immer an sehr, sehr vielen äußeren Umständen, was wie im Theater tatsächlich realisiert werden kann und was Idee bleiben muss, aber dann natürlich umso interessanter ist für die Archivstudien. Genau. Wer ist denn hier? Ja. Gut, und die ganze, ich werde jetzt die nächste Folie laden müssen. Ich hoffe, dass das einigermaßen schnell geht hier. Ja, hier dann auch nochmal ein Eindruck von dem Intoleranza aus der Venedig-Aufführung. Das ist das Ende. Die Geschichte ist ein Emigrant startet in, ein Arbeitsemigrant startet in Belgien, verlässt das Minendorf, möchte zurück nach Hause kehren, gerät in Demonstrationen, gerät in Gefangenschaft. Dort ist quasi ein historischer Raum, wo ihm auch andere Stimmen von Gefangenen wieder begegnen und er kehrt dann zurück zu seinem Dorf und gerade dort findet dann aber ein Hochwasser statt. Und insofern gibt es zeitlich auch ein bisschen so ein Möbiusband, dass eigentlich alles wieder von vorne beginnen könnte. Oder ja, vielleicht auch ein bisschen diese Krebsform aus der Zwölftonmusik, also dass da sich die Ereignisse spiegeln und gar keine Lösung so richtig finden. Hier haben wir ein Bild aus der Intoleranza-Aufführung Boston. Man sieht hier unten die Sängerin, die auch in einem Bildschirm sich, also ihr Bild wird aufgenommen und gespiegelt und in die Schwarz-Weiß-Werte umgekehrt. Gleichzeitig sind da auch diese ja, andere politische Ereignisse auf anderen Schirmen projiziert, also ein eher auch komplexer Bühnenraum, der genau dieses zerrissene, zerbrochene, fragmentierte auch deutlich macht. Ja, diese Szene heißt, die ist auch wieder aus der Bostoner Aufführung. Sie heißt, dass die, also die Gespenster des Faschismus werden zerschlagen, zerrissen. Das wurde so realisiert, dass quasi auch auf der, also es sind auch projizierte Bilder, die man hier sieht und die dann so zerrissen wurden. Und auch wenn das jetzt nicht ganz von der Szene passt, würde ich an dieser Stelle gerne auch, dass wir ein Stück von dieser Demonstration hören, damit das auch mal auf der musikalischen Ebene plastisch wird, wie da die verschiedenen Ebenen zusammengelegt wurden. Und das, was wir hören, ist aber von einer späteren Aufnahme, ich glaube 1992 aus Stuttgart. Und ja, Lukas, das wäre jetzt dein Einsatz mit dem ersten Stück. Gut, danke schön. Ja, vielleicht habt ihr das gehört. Da waren auch politische Parolen zu hören wie No Pasaran, Down with Discrimination, Nie wieder, La Salguerre. Also so verschiedene historische Situationen bringt Nono da zusammen. Dann sehen wir hier noch gleich einen auch noch mal aus der Boston-Inszenierung das Schlussbild mit dem Chor. Und dieser Lichtstreifen wandert dann so langsam an den Körpern empor, also stellte eben dieses Hochwasser dar auf eine symbolische Art und Weise. Gut, dann würde ich jetzt weitergehen. Wollen wir einen Blick werfen auf die musiktheatralen Projekte und Kompositionen von Nono, die er dann zwischen 1960 und 75 gemacht hat. Hier sind viele dabei, die Projekt geblieben sind, unvollendet blieben. Und das hatte immer ganz unterschiedliche Gründe. Die sind auch unterschiedlich weit ausgearbeitet. Aber was sehr interessant ist, ist wirklich, dass da seine Auseinandersetzung mit, was könnte das Musiktheater werden, man an diesen Projekten auch gut sehen kann, und damit habe ich mich lange befasst. Ja, und so richtig eine explizite szenische Artikulierung haben jetzt Intoleranza, die wir gerade gesehen haben, und dann später Alganzole. Aber dazwischen die Kompositionen La Fabrica, A Floresta, haben eine starke szenische, also sind quasi wie szenische Konzerte, dass die auch immer eine Art von Licht, Bühne, Regie erfahren haben, und sie waren beide auch geplant als größere Stücke. Genau. Dazwischen noch die Ermittlungen. Da hat er die Theatermusik geschrieben für das Stück von Peter Weiß, das er dann mit Erwin Piscator zusammen realisiert hat. Und auch hier beginnt er schon, da auch verschiedene andere, also zusammen mit dem Bühnenraum so zu arbeiten, dass er dann Lautsprecher im ganzen Saal verteilt, unter anderem auch unter dem Boden. Und er hat es dann später zu einer eigenständigen Tonbandkomposition zusammengestellt, die heißt Recorder Cosetti Anno Fatto in Auschwitz. Erinnere dich daran, was sie dir in Auschwitz angetan haben. Und auch das wurde mit einer so als szenisches Konzert realisiert, mit einem ja, eine Art Bühnenbildgestaltung von Virginio Poeca, mit dem er damals zusammengearbeitet hat. Ja, mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, neues Musiktheater in Italien, da war, um das einfach auch noch zu erzählen, da war Nono auch keineswegs alleine. Das sind alles auf der linken Seite Komponisten, die da sehr viel realisiert haben in der damaligen Zeit. Viele von ihnen waren auch in Darmstadt. Sie sind kaum vertreten in dem, was wir heute in Konzerthäusern hören können, mit Ausnahme vielleicht noch Luciano Berio oder so. Einzelne Stücke hört man immer mal wieder, aber auch wirklich ihre großen musiktheatralen Ideen sind eigentlich weitestgehend in Vergessenheit geraten, und das gilt auch fürs europäische Musiktheater, auch für andere. Und eigentlich ist da eine große Lücke auch in unserem, in dem, was wir so kennen, in dem, was vielleicht der Kanon auch ist. Genau, die Frage, wo sind die Komponistinnen, wird ja gerade auch immer in der neuen Musik aktuell viel gestellt. Sie ist noch schwieriger zu beantworten. Und ich habe hier einfach mal ein paar Frauen aufgeschrieben, die diese italienische Szene aber beeinflusst haben, die da sehr präsent waren. Cathy Berbarian, die hat mit Luciano Berio zusammengearbeitet, auch mit John Cage, war als Sängerin und später auch Komponistin tätig. Anne Halperin hat auch ein Stück mit Luciano Berio verwirklicht. Sie ist eigentlich Choreografin, die in Kalifornien sonst gearbeitet hat und für den amerikanischen Tanz ganz wichtig wurde. Mary Lucier war Teil von der Sonic Arts Union, wo auch Alvin Lucier und Robert Ashley, einige weitere dazugehört haben. Die waren immer wieder auch in Italien und stehen für eine Art von mehr improvisatorischer und experimenteller Musik. letztlich dann noch Judith Malina, die das Living Theater mitgeleitet hat. Und die hatten eine längere Residenz in Emilia-Romagna, wo sie so über 2 Jahre gearbeitet haben. Und Judith Malina war auch Studentin bei Piscator in New York gewesen. Und es gab eine zeitweise Zusammenarbeit vom Living Theater mit Nono für A Floresta. Das ist dann an einem bestimmten Zeitpunkt gescheitert, aber so Teil dieser Zusammenarbeit ist auf jeden Fall in diesem Stück auch präsent geblieben. Gut, das ist jetzt quasi auch ein bisschen ein Zwischenüberblick, was ist da sonst noch los in Italien, auch in Bezug auf Nono. Hier nochmal ein Bild, wie sah so ein szenisches Konzert aus? Also wie ihr sehen könnt, gibt es vor allem durch Licht eine starke Gestaltung der Bühne. Und das, ja, das trägt sich dann eigentlich weiter. Wir gehen jetzt weiter zu Alganzuola und machen damit eigentlich einen großen Sprung. Das tut mir wirklich leid, dass hier so viel abgeschnitten wurde von diesen Dokumenten. Ja, also mit Alganzuola sind wir bereits 1975 und da ist natürlich die große Frage, was war dann 1968, 69? Wir kommen darauf nochmal zurück, denn in Alganzuola wird ganz viel von dieser Geschichte reflektiert, auch von dieser aktuellen politischen Geschichte. Während Intoleranze sich mehr mit der gegenwärtigen Situation beschäftigt hat und auch die Stücke dazwischen ein sehr direktes Eingreifen hatten und Nono auch in die Fabrik gegangen ist, mit Arbeiterinnen gesprochen hat, selber Arbeiterbildungsprogramme mit bestritten hat, wird dann Alganzuola oft taucht dann die Frage auf, ist das irgendwie das Ende, der große Bruch des Musiktheaters? Ist das ein persönlicher Rückzug danach? Wird er das als Scheitern ansehen? Und all diese Fragen, die vor allem Anfang der 80er Jahre in der deutschen Nono-Rezeption stark vertreten waren. Und letztlich lenken sie ein bisschen ab von den politischen Geschichten, die im Hintergrund ablaufen, denn es gab ein gewisses politisches Scheitern von 68, 69. Es ist dann diese Phase des Links- und Rechtsterrorismus angebrochen, die ganz fürchterlich war in Italien, also mit Bombenanschlägen an Bahnhöfen und also so eine ganz schreckliche Situation, die auch politisch zum Teil gewollt war als sogenannte Strategie der Spannung. Für die internationale Linke war mit dem Pinochet-Putsch in Chile 1972 war ein großer Schock. Also es war wirklich ein Zerschellen von Hoffnungen auf so eine sozialistisch einfach ausgerichtetes Südamerika. Und genau, von diesen ganzen Sachen ist Nono auch nicht unbeeinflusst worden. Also während er vor allem im zweiten Teil der 60er Jahre viel auch in die Fabriken gegangen ist, neue Orte gesucht hat für sein Musiktheater, um 1970 in Südamerika war und da auch sich mit den dort revoltierenden Gruppen getroffen hat, ist dann die Alganzuola, die in der Scala stattfindet, wirft erstmal auch so Fragen auf, also warum wieder der große bürgerliche Konzertsaal. Und aber tatsächlich war das für ihn eine Chance, auch nochmal so ein Musiktheater zu realisieren. Milano war damals eine auch eher rot regierte Stadt mit Paolo Grassi, kam ein linker Intendant an die Scala, der dann selber auch angefangen hat, eine Reihe von neuen Musik, kleineren und größeren Stücken einzuladen, um so auch dem Publikum diese Avantgarde näher zu bringen. Und er hat sich auch darum gekümmert, die Eintrittspreise zu senken, da überhaupt Karten für Studierende und für Arbeiterinnen günstiger zu machen, die Gewerkschaften einzubinden und lauter solche Dinge, die aber also wirklich ganz spannend sind. Wie geht man sowas an? Wie verändert man den Kanon und das vielleicht auch die Leute, die vom Publikum her da kommen sollen? Ja, worum geht es in Alganzole? Das ist tatsächlich dieses Aufbruch und Scheitern von Aufständen und Revolutionen, die Nono da beschäftigt. Und zwar im Zeitraum von der Pariser Kommune bis in seine Zeit, also vor allem mit den südamerikanischen Revolutionen und dem Vietnamkrieg. Und genau weil es dieses Scheitern da auch reflektiert wird, wurde das dann als sein persönliches Scheitern so missübertragen. Und was für ihn wirklich, also was eine neue Qualität in seiner Arbeit ist, ist die historische Perspektive, also dass das auf die Pariser Kommune da nochmal mit aufgenommen wird. Wieder haben wir diese vielen verschiedenen Zeitpunkte. Diese werden vor allem durch die vier Frauenfiguren, die wir hier im Bild sehen, zusammengehalten. Und es gibt musikalisches Material und quasi musikalische Zitate, die da aufgerufen werden, also von Bandiera Rossa bis zur Internationale. Das verstrickt Nono dann so in die musikalische Struktur, aber beim Hören kann man da das durchaus noch entdecken. Und da werde ich euch am Ende auch etwas, werde ich euch auch noch was von zeigen. Genau, jetzt habe ich hier ganz schön diese Figuren aufgeschrieben. Das werde ich euch jetzt noch mal kurz erzählen. Also die Pariser Kommune ist dann durch Louise Michel vertreten. Das Turin der 50er Jahre durch die die fiktionale Figur Diola. Das Russland 1905 und 17 durch die ebenfalls fiktionale Figur der Mutter, die auch ein jetzt hier nicht zu sehen ist, weil sie mit der Altstimme singt. Für Bolivien steht Tanja Bunke, die sich Che Guevara angeschlossen hatte. Und für den kubanischen Kampf stehen da Heidi Santa Maria und Celia Sanchez. Und dann kommen noch vietnamesische Figuren dazu. Und wie ihr vielleicht oder was eine nützliche Information dazu ist, ist, dass jetzt nicht die einzelnen Sängerinnen dann jeweils eine dieser Figuren darstellt, also außer der Mutter, sondern dass diese vier quasi ja, also Texte oder Zitate von oder über diese Personen singen und das dann auch zum Teil in den Chor weitergegeben wird, sodass es da eine Verbindung gibt zwischen dem Individuum, zwischen dem, ja, einem fiktionalen Kollektiv der historischen Frauenfiguren und letztlich dem Chor, der da antwortet und etwas dagegen setzt oder wie auch immer. Genau. Zu bemerken ist hier auch noch die räumliche Gestaltung, die wurde durch so diese Holzpaneelen zusammengesetzt. Die waren ganz wichtig. Und das werdet ihr gleich noch genauer sehen auf den weiteren Fotos, die ich euch jetzt zeige. Ja, eigentlich ist das die Form, also dieses Bild, Raum und Bühne beschäftigen, also sind da wirklich ganz schön zu sehen, wie da wirklich neue Aspekte von Musiktheater verwirklicht werden, ein neuer Entwurf quasi. Ja, Bild. Historische Bilder sind natürlich auch etwas, was auf der Ebene der Regie, wenn man das Theater sich anguckt, stattfinden können. Und hier ist zunächst, also der erste Teil beginnt ja mit der Pariser Kommune. Und das Bild der erschossenen Kommunarden, das rahmt quasi diesen ersten Teil. Hier am Anfang, also ein Teil des kleinen Chors war an diesen Holzpaneelen, sind so große Planken befestigt und sie liegen am Anfang auf dem Boden, während man hier ganz klein die Sängerin da sitzen sieht. Und hier in diesem Bild sieht man bereits, wie ja, da Barrikaden errichtet werden, hinter denen werden Gewehre geschwenkt und die schwanken auch so hin und her, sodass da so langsam dieses Bild, dieser Raum auch aufbricht und letztlich dann mit der Besetzung von Paris ist da auch so eine Art Freudentanz, der dargestellt wird und so ja wirklich dieser Raum in der Ebene erstmal genutzt wird, also der Bühnenraum in seiner Tiefe. Im dritten Teil. Oder nein, eigentlich ist er hier auch ja schon in der Höhe auch genutzt. Und das ist aber nur von kurzer Dauer, denn wie wir wissen, wurde die Pariser Kommune ja sehr bald wieder niedergeschlagen, und sodass dann die Erschießung der Kommunarden wieder folgt. Und ihr seht vielleicht die Parallele auch zu dem Bild mit den Pariser Kommunarden. Hier in der Oper wurde dann quasi aus dem Orchester erklang so eine Art von Gewehrsalven, und dann sanken diese Reihen von Kommunarden nieder. Die werden dann wieder so hochgefahren, und sie singen also, dass sie einfach wiederkommen werden. Und in gewisser Weise könnte man sagen, geschieht genau das mit dem zweiten Teil, der dann mit der russischen Revolution einsetzt. Und er trägt den Titel Die Nacht ist lang, doch schon dämmert der Morgen. Also haben wir auch nochmal einen Bezug zu dem Licht. Das ist ja eine beliebte Metapher in der ganzen sozialistischen Literatur des 19. Jahrhunderts, ist also das erwachende Bewusstsein, und was so ganz in Aufklärungstradition steht. Gut, und genau diesen Teil würde ich jetzt auch gerne nochmal anhören mit euch zusammen. Lukas, das ist dieses von Algranzole zweiter Teil, erste Szene. Und wir hören da jetzt so ungefähr bis Minute 4. Also nehmen wir mal ein bisschen Zeit, uns um dem zuzuhören, wie die Stimmen ineinander greifen. Es beginnt nur mit dem Gesang der Mutter, und sie singt eben über das harte Leben im Arbeiterviertel bei der Fabrik. Ja, das so hört sich der Morgen nahe der russischen Fabrik an. Aber da das irgendwie ein schweres Leben ist, starten sie dann einen Streik, und die Proteste starten und werden sehr, physisch dann auch im Bühnenraum ausgetragen, wie ich euch gleich zeigen möchte. Hier also der Protagonist Pavel in dieser Szene, der mit dem Fabrikdirektor streitet. Und dann geht das wirklich in so eine Art von einer choreografischen Situation zwischen zwei Gruppen auf der Bühne über. Einerseits eben die Soldaten aus den verschiedenen Epochen, die zu verschiedenen Formationen von Polizeikesseln sich zusammen schließen, die mit schweren Stiefeln Schritte machen und da sich so bewegen, diese Form des Polizeikessels kennen wir alle, wird heute auch noch benutzt, und genau da so die einzelnen Figuren auseinander zu zerstreuen, einzukesseln, einzusperren. Das ist hier die eine Art von Choreografie, die auf der Bühne dargestellt wird. Es gibt ein Videodokument von dem Ganzen, aber das ist klanglich leider sehr, doch sehr stark beschädigt worden, dass das jetzt, glaube ich, für diesen dieses Videoformat nicht so ganz geeignet ist. Deshalb erzähle ich euch das jetzt mehr. Hier sieht man eine Skizze von dem Regisseur Juri Lumimov, der auch diese ganzen choreografischen Situationen da nochmal darstellt. Und im nächsten Teil der Präsentation geht es weiter. Hier sieht man dann, wie wirklich die verschiedenen, also wie der eine Teil der Protestierenden und der andere Teil der Soldaten so wirklich physisch aufeinander, gegeneinander sich schieben auf der Bühne, diese Auseinandersetzung führen. Und es gelingt dann den Protestierenden, die Soldaten an den Bühnenrand zu schieben, sodass das Schlussbild schließlich ist, dass die so an der Rampe stehen, an der Trennung von Zuschauerraum und Bühne, und man die vier Soprane sieht, wie sie dadurch singen und dem Publikum die Hände entgegenstrecken, und damit endet das ganze Stück. Und ich glaube, wir nehmen uns noch kurz Zeit, diese 2 Minuten zu hören, denn dort wird dann auch noch mal die Internet mit aufgerufen als musikalisches Material. Und es endet mit der italienischen Variante, die mit den Sätzen Non più servi né padroni salutiamo, also nie wieder Diener noch Herren, dafür kämpfen wir, eine Zeile, die sich in der deutschen Variante nicht findet. Und Lukas, das wäre jetzt schön, wenn wir die auch noch hören könnten. Ja, so viel zum Ende von Alganzole. Hier nochmal ein historisches Bild, wo man auch sieht, wie nun oder eigentlich auch genau aus diesen Auseinandersetzungen von 68 und 69, wie die in gewisser Weise da auch das mit beeinflussen. Denn das sind ja auch alles geteilte Erfahrungen. Und er hat sich da stark eingemischt, gerade 68, 69. Gab es auch auf der, also waren dann gerade diese Studierendenproteste mit auch wichtig, in Venedig Arbeiterinnen und Studierenden und die Bildungsinstitutionen wurden besetzt, die Biennale wurde boykottiert von einigen Künstlern, weil es darum ging, auch hier wollte man den Kanon verändern, jüngeren Künstlerinnen eine Chance geben. Und ja, so finden wir ein Telegramme und Briefe von Nono, den hat er an Mario La Broca geschrieben, das war der Leiter der Musikbiennale, mit dem er eigentlich gut befreundet war, Nono, aber er fand, dass sich da jetzt was ändern muss und hat dann gesagt, dass er seine geplanten Stücke zurückzieht, dass die nicht aufgeführt werden sollen. Also auch das eine Form des Protestes. Und in diesem letzten Bild sieht man ihn dann auch, wie er an einem Protest teilnimmt. Also eigentlich, ja, da sieht man ihn auf der Piazza San Marco, wie er offenbar einen Stuhl wirft. Und eigentlich ist das Teil eines größeren Protests. Auch hier wird beschrieben in dem zugehörigen Zeitungsartikel, wie sich die Polizei gruppierte, wie sie die Demonstranten einkesselte und die Touristen als Publikum dem Ganzen applaudierten. Also hier nicht auf der Seite der Protestierenden waren. Gut, ja. Nein, das ist dann schon der Dank. Ja, einmal nochmal, um das Ganze zusammenzufassen. Also, wenn man sich anguckt, Politik und Ästhetik bei Nono, wie verbinden die sich? Dann kann man sagen, es gibt so verschiedene Ebenen, die Kulturpolitik und die ästhetische Ebene. Und da ist es ganz wichtig, sich auch immer anzugucken, dass das eigentlich was, wenn man versucht, dieses Verhältnis zu beschreiben, dass das doch historisch sehr situiert ist und sehr wirklich von diesen konkreten Auseinandersetzungen, also jetzt speziell auch ja, bei ihm, aber sicher nicht nur bei ihm geprägt ist. Und dass das, was seine Stücke wirklich ausmachen, ist, dass er auf der ästhetischen Ebene genau aus diesen Konflikten Elemente entnimmt, Materialien nimmt, sowohl jetzt zum Beispiel Parolen oder Flugblätter aufgreift, oder eben auch so aus der Stahlfabrik die schrecklichen Klänge, das Gefährliche, dem die Arbeiterinnen tagtäglich ausgesetzt waren. Und ja, dass er daraus neue ästhetische Formen bildet, das macht das so interessant, was er da tut, weil er das auf der Höhe auch der ästhetischen Mittel und Möglichkeiten seiner Zeit tut. Und ich denke, es gibt 2 große Momente, die das verbinden, was er tut, nämlich einmal, also die auch sowohl auf dieser politischen Ebene, denn er war ja auch als ja nicht nur als Komponist, sondern da auch als politisch engagierter Bürger, könnte man sagen, tätig. Das sind nämlich besonders Antagonismus und Solidarität. Das sind die beiden prägenden Momente. Das hat Matteo Nanni schon einmal herausgearbeitet. Aber das, denke ich, findet sich auch immer wieder. Also, dass es den Antagonismus gibt verschiedener Interessensgruppen und diesen wird, also dass er dem nicht ausweicht, dass er dem auch für sein eigenes Komponieren oder seine Positionen nicht ausweicht. Und auf der anderen Seite die Solidarität, das Zusammenwirken, sich zusammenschließen von mehreren und dass er das eben auch versucht, auf der Ebene der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zu verwirklichen. Auch da ist er wirklich schon weit in dem, was möglich ist und was auch heute noch so diskutiert und gewünscht wird, in dem, wie man gerade im Musiktheater weitergehen könnte. Ja, und ich denke, das sind so die beiden Ebenen, die Politik und Ästhetik bei ihm verbinden. Und genau das möchte ich nochmal mit, ja, einfach hier noch zwei Produktionsfotos aus Alganzhole. Da sieht man ihn mit dem Dirigenten Claudio Abbado und unten im karierten Hemd sieht man noch den Regisseur Juri Lobimow. Und jetzt möchte ich mich bei euch allen für die Geduld und Aufmerksamkeit bedanken und ja, bin gespannt auf eure Fragen, Anmerkungen, Kommentare. Ja, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Es gibt jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit zu diskutieren. Ihr könnt Kommentare in den Chat schreiben, das würde ich dann vorlesen, oder ihr könnt euch melden. Das würde funktionieren, indem ihr so ein Sternchen hier in den Chat reinpostet, so wie ich das eben gemacht habe. Dann würde ich euch einfach aufrufen, dann könnt ihr auch euer Mikrofon freischalten und könnt die Frage direkt stellen. Ich würde vielleicht einfach ein bisschen Zeit auch zum Tippen und Fragen formulieren geben, indem ich selber ja, ein, zwei Fragen stelle, die mir auch nochmal gekommen sind während des Vortrages. Du hattest vor allen Dingen am Anfang auch eben erwähnt, diese Auseinandersetzung, die Luigi Nono mit dem Nationalsozialismus sucht und ein Thema, das immer wieder bei ihm auftaucht. Und ich habe überlegt, inwiefern es da auch eine Analogie gibt zu den Debatten, die in Deutschland zu dieser Zeit stattfinden, wenn wir uns da in Erinnerung rufen, das Diktum von Adorno, dass ja nach Auschwitz eigentlich keine Kunst mehr möglich ist und Kunst nur noch Müll ist. Und das ist ja eine Auseinandersetzung, die auch bei Adorno dann dazu übergeht, zu reflektieren, inwiefern gibt es dann zum Beispiel in der Poesie ein Ringen mit der Sprache und inwiefern ist eine Auseinandersetzung nur in gebrochener Sprache möglich. Und ich finde es interessant, ob es sowas explizit oder implizit auch eben bei Luigi Nono in der Reflexion gibt. Also inwiefern auch zum Beispiel eine Neuerung der Formsprache bei ihm genau auch aus der Reflexion kommt. So einfach lässt sich auch nicht über diese Vergangenheit sprechen, die da hinter uns liegt. Das fände ich eine Frage, die sehr spannend ist. You are now muted. Okay, ja, danke. Ja, das ist interessant, in der Tat eine ganz interessante Frage. Ja, also Adorno variiert ja diesen Satz auch immer wieder. Da gibt es ja einen ganzen Texte drüber. Wie ist das bei Nono? Ich denke, ein Schlüssel ist tatsächlich über sowohl die Geräuschhaftigkeit in seiner Kunst, also dass das in die Musik aufgenommen wird, und die Stille. Also wenn man sich die Komposition, also er hat drei explizite Kompositionen gemacht, die sich mit Auschwitz auseinandersetzen, ganz früh, schon 1958, und dann später 1982, die heißen beide Polnisches Tagebuch und dann in der Mitte eben dieses Rekorderstück. Und von dem, wenn man das hört, dann sieht man wirklich mit dieser Stille wieder immer wieder eigentlich fast dieser musikalische Zusammenhang auseinanderreißt und sozusagen in diesem dann auch über das diese entfernten Chöre, das kann man auch so aus den Briefen an Piscator, die er schreibt, also wo er einfach beschreibt, was stellt er sich vor, dass er schon so eine Idee hat, wie in diesen ganz entfernten Chören die Toten hörbar zu machen. Und ich denke, das ist vielleicht so ein Aspekt, der sich dann auch in den anderen Stücken wiederfindet. So auch da mit den Pariser Kommunarden, auch in diesen ganzen Stücken spielt das immer wieder eine Rolle. Und er hat diese Dokumente auch ganz stark rezipiert und einbezogen. Also auch in Toleranza gibt es Materialien, die ja, die quasi aus den polnischen Lagern rausgeschmuggelt wurden. Und das diese Figuren spielen für ihn so eine ganz große Rolle und er äußert sich jetzt dann nicht in irgendeiner Form programmatisch, sondern man kann sich das eher sozusagen erschließen darüber, wie er das dann ganz konkret in den Stücken angeht, diese Frage und was er vielleicht dazu, ja, wie er es dann letztlich umsetzt. Also es ist ich jetzt noch stark auf der Ebene der Interpretation auch. Es gibt im Chat zwei Fragen zur ja, politischen Position von Luigi Nono und zu seiner politischen Rezeption und Diskussion. Die beiden Fragen würde ich zuerst vorlesen und würde dann Theresa dran nehmen, einfach weil diese Fragen ganz gut zusammenpassen. Und würde das vielleicht auch so ein bisschen einleiten, auch nochmal ja, mit einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Es gibt so einen Nachruf von Klaus Heinrich auf Luigi Nono und da stellt er drei Komponisten so ein bisschen gegenüber oder in ein Verhältnis zueinander und er sagt, es gibt drei große Schönberg-Schüler, das sind eben John Cage, Hanns Eisler und Luigi Nono und er sagt, dass ja, John Cage derjenige von den dreien gewesen ist, der versucht hat, eben eine intentionslose Musik zu machen, also die Musik ganz auf sich selbst zu bringen und sozusagen es diese politische Komponente eigentlich nicht gibt. Und dann gibt es Hanns Eisler, der ja von einem politischen Optimismus getragen ist und sozusagen seine Kunst durchaus auch in den politischen Dienst stellt und sich das auch ja, durchaus in der Verwendung von Märschen zum Beispiel auch widerspiegelt. Und es gibt Luigi Nono, der sich beiden verweigert und beides vielleicht trotzdem auch in einem Verhältnis zueinander bringt. Und das ist vielleicht schematisch, aber ich finde das ist eine ganz interessante Einordnung. Wäre interessant, ob du dem zustimmst, aber vielleicht trotzdem erstmal die Frage auch von Marcel, der fragt, verändert sich in den 60ern bis zur Mitte der 70er Jahre Nonos Stellung der Politik der PCI? Und das finde ich tatsächlich auch eine interessante Frage dahingehend, dass es ja genau in diesem Zeitraum eben die Autonomia gibt, die sozusagen die autonome Arbeiterbewegung, die sich auch in einem Konflikt zur Kommunistischen Partei Italiens begibt, was ja auch damit zu tun hat, dass eben ja es diese Koalition mit den Christdemokraten dann durchaus gibt und Teile der Arbeiterbewegung sich dann sozusagen selbst in Opposition zur Partei begeben. Finde ich eine interessante Frage. Ja, ich glaube, ich fange auch gleich mal an mit der Frage nach den Veränderungen. Die gibt es auf jeden Fall. Also in der italienischen PCI wurde das stark wahrgenommen, die Niederschlagung der Proteste 56 in Prag und dann in Ungarn, nee, umgekehrt, 56 war Ungarn und dann 68 in Prag. Da sind auch viele, dann haben die Partei verlassen. Und Nono hat auch immer wieder mit Leuten, die jetzt diesen Operaisten näher standen, zu tun gehabt, auch Schriftstellern. Und wenn ich mir das so anschaue, von dem, was wird jetzt da eigentlich an unterschiedlichen Thematiken vorgebracht, also jetzt mal unabhängig von der Art der Organisation, die sich natürlich unterscheidet, dann würde ich sagen, war Nono thematisch eher bei den Sachen, die auch die Operaisten interessiert hat. Also es ist gerade der Internationalismus, die Frauen, die Jugend, also lauter solche Themen. Und er hat sich Ende der 60er Jahre, dann gab es ja auch diese Spaltungen in der PCI und da hat er sich dieser Plattform dann angeschlossen rund um Rosanna Rosanda und Pietro Ingrao und die dann, aus der dann auch diese Zeitschrift Il Manifesto, also die das stark bestimmt haben. Und insofern, also es war ihm irgendwie wichtig, dabei zu bleiben und er hat da sicher auch manche problematische Sachen ausgeblendet. Und ja, ich glaube, das kann man, da gibt es jetzt auch nicht so Dokumente, wo man genau sagen kann, warum er hat er sich dann genau wie entschieden, sondern das muss man irgendwie auch so hinnehmen, dass das so war. Und er hat sein Komponieren halt ganz stark auch als Teil seines politischen Engagements verstanden und ja, ich glaube, so in den 70ern, es stimmt vielleicht auch mit diesem, gab es da diese Krise und so diese Frage. Und er äußert sich aber nicht dazu so sehr, dass man das jetzt wirklich anhand von Dokumenten sagen könnte. Genau, zu deiner Frage mit Hans Eisler, Luigi Nono, John Cage. Ich würde das für John Cage halt total anders sehen, weil ich denke, also weil ich sehe, dass er auch eine Art von sehr politischer Kunst macht, die halt also mit einem vollkommen anderen Politikbegriff arbeitet, aber so sehr an sozialen Beziehungen interessiert ist und der dann auch dafür eigentlich bekannt ist und so versucht, das Publikum einzubeziehen und neue Wege zu gehen, das Hören ganz doll auch politisch konnotiert ist bei ihm. Und da würde ich ihn einfach sehen als jemanden, der in einer auch anderen Tradition steht, auch in einer anderen philosophischen Tradition aus den USA, wo jemand wie Thoreau mit Walden, also das sind eher Bezugspunkte. Ja, und Eisler war, hat ja in der DDR gelebt, hat sich da mehr stärker auch vielleicht angepasst, indem wie er komponiert hat. Und Nono war das total wichtig. Also der hatte halt einfach so seine eigene, so eine andere Stellung und ihm war aber ganz wichtig. Also eine Tätigkeit war auch, dass er wahnsinnig viel gereist ist zwischen dem Osten und Westen und da versucht hat, Verbindungen herzustellen. So. Ja. Soll ich einfach mal weitergehen mit den Fragen von Katar und dann nochmal was zur Rezeption sagen. Genau, ich kann das ja vorlesen. Also Katha sagt vielen Dank für den tollen Vortrag. Kannst du vielleicht was zur Rezeption der Stücke sagen? Von wem wurden die so gesehen und wie wurden sie diskutiert, gerade wieder in den politischen Kreisen? Ja, dann gibt es irgendwie die schönen Geschichten, dass Nono natürlich auch immer Partituren an die Parteioberen geschickt hat mit großen Widmungen. Und dann aber so jemand wie Togliatti, der damals die in den 60ern Vorsitzende der PCI war, das irgendwie so war wie, ja, schön, aber verstehe ich auch nicht. Und andererseits haben die sich aber dann auch eingesetzt dafür, dass diese Zusammenarbeiten gerade geklappt haben mit Künstlern aus dem Ostblock. Wer hat die rezipiert? Ja, ich glaube, es war also einfach so ein aktives Zugehen auf Teile der Gewerkschaften, Teile von Arbeitern, die selber in der PGE organisiert waren. Und da gab es Konzerte auch in Fabrikkasernen, Kantinen, Fabrikkantinen. Und es gab dieses Projekt der Arbeiterbildung, was er einige Jahre zusammen mit Claudio Abbado gemacht hat. Und dadurch ist Nono halt auch über jetzt einen kleinen bildungsnahen Kreis noch heute für manche Leute in Italien Leuten ein Begriff. Also die wissen einfach, wer Nono war. Und das macht ihn sicher besonders. Und dann war er natürlich auch als Avantgarde-Komponist, also hoch anerkannt zu seiner Zeit. Das war das, was er da auf der kompositorischen, musikalischen Ebene geleistet hat, wurde rezipiert und anerkannt. Dann hat sich Theresa gemeldet im Chat. Ich würde dich einfach aufrufen. Du kannst deine Frage stellen. You are now muted. Okay, danke. Also auch meinerseits vielen Dank für den spannenden Input. Ich fand es ja super interessant. Ich hätte noch eine Frage, geht vielleicht auch in die Richtung, was Felix dann noch fragen will, zu seinem Konzept und zwar zu dem Konzept der szenischen Aktion. Du hattest am Anfang gesagt, dass er da quasi so eine Vorstellung hatte, wie eine Erzählung anders erzählt werden kann. Also was an einer ja, beherrschenden Erzählung in Opern oder Musiktheater vorher, was daran geändert werden kann. Genau, das würde mich auch interessieren, ob du da noch ein bisschen was dazu erzählen kannst. Ja, das ist ganz interessant, dass er bei Intoleranza auch erarbeitet zuerst noch mit einem anderen Librettisten zusammen und verwirft es dann ganz kurzfristig und dann besteht eigentlich dieses Libretto auch weitesteils aus Zitaten, sei es von historischen Personen oder übernimmt auch Teile aus Brecht-Stücken und von Majakowski. Das heißt, es ist eigentlich so eine eine Collage, Montage eher in so eine Richtung. Und das ist, glaube ich, ja, das ist erstmal ein großer Bruch mit wie zuvor. Also es ist ja nicht eine Erzählung von, es gibt einen Konflikt zwischen zwei, weiß ich nicht, so wie Romeo und Julia, als also eine Erzählung ist, wo wirklich dieses Drama zwischen den Figuren das Stück trägt und die Entwicklung ausmacht. Und genau in dieser Hinsicht begeht er dann neue Wege. Und außerdem, was Neues in den 60ern ist, tatsächlich auch diese Tagebuch, diese Chroniken, also sozusagen, dass ja mehrere Stücke von ihm heißen Diario als, und dann kommt noch Diario Italiano, Diario Polacco, also polnisches oder italienisches Tagebuch, und in denen werden dann aber genau diese ganzen politischen Konflikte aufgezählt. Und das ist mehr, viel mehr so ein multiperspektivisches Geschehen ist, was man dann eigentlich sich auch nur noch so ein bisschen räumlich da vorstellen kann, mit ganz vielen verschiedenen Situationen, die sich so verteilen. Ja, und vielleicht zur szenischen Aktion oder dem Musiktheatralen noch mal ein Satz. Das Neue ist da, dass wirklich jetzt Musik und Szene unabhängiger voneinander funktionieren, dass es auch Stellen gibt, auch in Algrenzwohle, wo man nur das Orchester hört oder wo eben ja sich das Drama eigentlich auch zwischen dem Orchester und der Szene abspielt, also dann zum Beispiel die Sängerin gegen das Orchester ansingen muss oder andererseits die Pauke schon ein quasi Kampfesmotiv spielt, wo dann was dann die Aktion auf der Szene mit so auslöst, also so fiktional natürlich, aber wo so der Eindruck entsteht. Und insofern wird da, glaube ich, irgendwas, also es gibt nicht einen fiktionalen Rahmen, der erzählt wird, sondern es sind Referenznamen und es ist das tatsächliche Geschehen zwischen den verschiedenen Gruppen, die da beteiligt sind. Genau, ich lese die Frage von Felix vor, der sich auch für den Vortrag bedankt und schreibt: In den Fotos, die du gezeigt hast, war für mich das Licht sehr dominant, als Lichtschranke oder Ausschnitt. Könntest du noch was zu dem Lichtkonzept sagen? Wie sah da die Zusammenarbeit mit Nono aus? Ja, das Licht ist tatsächlich super spannend. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Sache der 60er Jahre, dass da ganz viel mit Licht gearbeitet wurde und das ja auch fast schon so, also die Fotos sind natürlich, ist das dann anders, als das auf der Bühne war, aber die Idee ist schon, das irgendwie auch so kinematografisch ans Kino anzulehnen. Diese kleinen Ausschnitte und dann mit den vielen Projektionsschirmen. Ich denke, wie funktioniert da? Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sagen, wie da genau die Autorschaft oder das Zusammenwirken ist. Nuno hat sich ja da zuerst Josef Svoboda ausgesucht, der in Prag auch an diesem mit diesen Laterna Magica-Sachen gearbeitet hat und genau solche Techniken schon entwickelt hatte. Und ich denke, da war bei ihm sowas wie, ja, genau so etwas möchte ich. Hatte einige Bücher auch über das russische Theater und dort mit eben Szenenbildern, Bühnenbildern. Und so, und dann aber die letztliche Ausführung und wie das dann genau dramaturgisch sich so zusammengearbeitet wurde, ich glaube, das hat er dann wahrscheinlich tatsächlich also den Spezialisten überlassen und hat das eben nicht quasi alles selber kontrollieren wollen, sondern da wurde gemeinsam eine Richtung entwickelt und dann hat jeder seinen Bereich sozusagen durchgearbeitet und genau die Entscheidungen getroffen. Ich fand das spannend, also du hattest es im Gespräch, das wir für Radio Korax geführt haben, ja, betont, dieses Moment der Zusammenarbeit. Das finde ich ist was in diesem Bereich der neuen Musik ja immer wieder vorkommt, auch, dass sozusagen ja in der Produktion das Kollektiv halt ganz wichtig ist. Vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, wie überhaupt Zusammenarbeit aussah. Also auch, weil du ja während des Vortrages mehrere Regisseure immer wieder benannt hast, Dirigenten mit auf Fotos zu sehen war und da eine enge Zusammenarbeit offensichtlich stattfindet. Genau, vielleicht genau, ist das eine Fortsetzung eigentlich der Frage, wie überhaupt dann Zusammenarbeit sah, welchen Stellenwert das hatte bei Nono. Ja, also ein ganz wichtiges Thema. Genau, für Alganzole, dann nimmt er auch ein bisschen das Wort Werkstatt, um das zu beschreiben. Und man sieht das auch im Programmheft, dass alle, die da sozusagen eine große Rolle spielten, der Bühnenbildner, der Regisseur und so weiter, dass die alle auch irgendwie etwas über ihre Arbeit schreiben. Und er hat sehr eng zusammengearbeitet am Anfang mit Schriftstellern, mit dem Maler Emilio Vedova, und dann die halt sozusagen, wo das dann zum Teil über ganz lange Briefe, das ist ja auch ein bisschen, welche Dokumente findet man dann in den 60ern, sind das ganz viele Briefe, die geschrieben wurden, wo wirklich so ästhetische Konzepte zusammen ausgedacht wurden. Und ja, das war ihm wichtig. Und genau dieses, was ich gerade sagte, man hat unterschiedliche Bereiche und tatsächlich, wenn man an einem komplexen Musiktheaterstück arbeitet, dann kann das eine Person auch nicht mehr alles überblicken und alle wirklich kleinen Entscheidungen im einzelnen Fällen. Das ist, da braucht man jemanden, der Dirigent ist und das übernimmt und der irgendwie die Choreografie mit dem Chor macht und der also all diese ganzen Sachen. Das ist schon ein sehr, sehr komplexes Gebilde. Und das war eben, glaube ich, wichtig, da irgendwie auf eine Augenhöhe zu kommen. Und das ist etwas, was sich schlecht in, dann letztlich ist die Partitur erscheint unter seinem Namen und wird wieder sozusagen auf ihn so zusammen fokussiert. Das ist eigentlich auch ein Problem, dass da unser ganzer Opernbereich noch zu wenig, also der hat einfach keinen Platz für solche Zusammenarbeiten, ganz wenig nur. Und insofern auch diese ganze Ebene, was ich euch jetzt gezeigt habe über die Fotos und so, sowas ist eigentlich, ja, es gibt keine Bezugnahmen darauf, auf dieser Ebene der Entwicklung auch, woran könnte ein Musiktheater heute anschließen. Ja, in diesen Zusammenarbeiten gab es natürlich auch Streit, das gehört ja auch dazu. Und wie gesagt, mit dem Living Theater, das ging eine Weile lang gut zusammen und dann war aber klar, hier gibt es auch politische Unterschiede, also Differenzen und dann wurde das eben auch wieder beendet. Also so, dann, und Nono sucht, ist halt, hat halt immer auch so weitergesucht und wirklich dieses, wo könnte da was zusammenpassen? Jetzt haben wir einen langen Heiner Müller-Beitrag. Genau, Katrin bedankt sich auch für den Vortrag und schreibt: Meine Frage geht ein bisschen zurück zu der von Lukas über die Möglichkeiten von Kunst nach Auschwitz. Es gibt ja das Gedicht Bruchstück für Luigi Nono von Heiner Müller, das diese Frage auf poetischer Ebene behandelt. Weißt du was über die Freundschaft der beiden und oder über das Gedicht? Und Katrin hat auch das Gedicht gepostet, das ich auch kurz vorlesen kann. Das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. In Auschwitz die Nagelspur, Mann über Frau, über Kind, die zerbrochenen Gesänge, der Kirchenchor, der Maschinengewehre, Gesang der zerschnittenen Stimmbänder Marcias gegen Apoll im Steinbruch der Völker, das Fleisch der Instrumente, Welt ohne Hammer und Nagel, unerhört. Ja, Katrin, weißt du noch oder kannst du nachgucken, von wann das Gedicht ist? Also ich habe das auch schon gelesen, aber 79. Also zusammengearbeitet haben die beiden für das späte, was auch mal ein Musiktheaterstück werden sollte, ja, das ist die umfangreichste Komposition der Prometheo. Da hat Heiner Müller in der Uraufführung auch also eine Rolle des Sprechers übernommen. Und aber es ist stark zu vermuten, dass die beiden sich auch schon früher begegnet sind und gekannt haben, weil Mono auch oft in der DDR war, zum Beispiel mit Paul Dessau auch befreundet war. Also jetzt insofern, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. In dem Gedicht tauchen die zerbrochenen Gesänge auf und das Ganze heißt ja auch Bruchstück für Luigi Nono. Also es ist wahrscheinlich die, ja, dieser, der Cantus Sus B, so über den wir auch geredet hatten, Lukas, und also eine Komposition von 56, wo Nono mit den Briefen von jungen Menschen, die in Europa in den Lagern einsaßen, die Briefe nach außen schreiben konnten. Und Thomas Mann hatte die veröffentlicht. Genau, und da ist vielleicht auch tatsächlich auf eine gute Brücke nochmal zu dieser Frage mit, wie ist es mit Kunst nach Auschwitz und diesem zerbrochenen, schwebenden und letztlich aber doch die poetische Sprache als oder die Musik als ja, eine Möglichkeit, um davon etwas auszudrücken, ohne es jetzt abzubilden. Also das ist ja die große Problematik auch mit diesen, ja, mit dieser Gewalt, die man nicht so zum Ausdruck bringen kann. Ja, ich glaube, das wäre jetzt alles, was ich dazu sagen will. Wenn es jetzt keine weitere Frage gibt, würde ich vielleicht eine abschließende Frage stellen, die vielleicht eine Überleitung sein kann zur nächsten Veranstaltung, weil als nächstes wird es ja dann um Meredith Monk gehen, wo Marianne Kohl den Vortrag halten wird. Und da betreten wir ja dann nochmal so ein bisschen das Terrain der New Yorker Avantgarde in den 60er und 70er Jahren. Und das ist ja eigentlich auch genau die Zeit, in der Luigi Nono arbeitet. Weißt du, ob es da auch eine Verbindung gegeben hat und ob da sozusagen ein Austausch stattgefunden hat in diese Zirkel? Ja, gute Frage. Also Nono ist selber nicht in die USA gereist, weil er das da auch einfach so anti-USA-mäßig eingestellt war. Ganz, also außer Boston hat er gemacht, aber das fand er als auch irgendwie eher eine schwierige Erfahrung. Und wurde auch wenig in den USA rezipiert, weil einfach diese Rezeption von Nono muss über, also da ist das Live-Konzert so wichtig für. Und es gibt dann halt eine ganz kleine Szene, wo auch die Schallplatten dann gespielt wurden. Und das heißt, wenn wir die Frage umgekehrt, ob Meredith Monk in Europa war, in Italien, und das weiß ich aber gar nicht, weil ich sie auch nur mehr so aus diesem New Yorker Kontext bisher wahrgenommen habe. Und ja, ich denke schon, dass es da vielleicht eigentlich, was die beiden vielleicht auf einer ästhetischen Ebene verbindet, das ist sicherlich das Interesse an dem Umgang mit der Stimme. Da habe ich ja jetzt auch ein bisschen den Fokus in den Musikbeispielen gelegt. Und Meredith Monk natürlich noch mal viel radikaler auch mit Stimme experimentiert. Und das auch anders auf die Bühne bringt. Also da ist das vielleicht bei Nono fast noch kontrollierter und noch mehr in den Konventionen, was Gesang sein könnte. Und da hat die New Yorker Avantgarde auf jeden Fall noch mal was anderes anzubieten, so